zuerst muss ich dazu sagen, also Gewalt ist aus meiner Sicht das wichtigste Thema der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Wer die deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert erklären will, ohne auf Gewalt einzugehen, macht etwas falsch. Und also aus meiner Sicht, das war immer ein Thema, wieso war es möglich, dass ein Land, der am Anfang des 20. Jahrhunderts ein friedliches Land gewesen ist, trotz aller Gewaltfantasien, die es damals gab, vielleicht, dass Soldaten auf protestierende Arbeiter schießen würden. Das waren alle Fantasien. Nun, in der Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg, der Staatsgewalt in Deutschland war sehr begrenzt. Und es war teilweise begrenzt durch die Einfluss und zunehmende Einfluss der Sozialdemokratie, der in der Vorkriegszeit eine pazifistische oder teilweise pazifistische Partei war, mit pazifistischen Strömungen, wie zum Beispiel, es war Teil der Parteiprogramm der Sozialdemokraten, der Todesstrafe abzuschaffen. Und so, es war mir klar, so eine Frage, so wie ging das nach dem Ersten Weltkrieg, wie ging es, dass diese friedliche Gesellschaft 30 Jahre später zum Auslöser der Mord an der europäischen Juden geworden ist und wie war es möglich, dass der Gesellschaft, der am Anfang des 20. Jahrhunderts relativ friedlich eingestellt war, wird plötzlich dann zum Auslöser der Gewalt und dann im zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wieder sehr auf Frieden eingestellt. Also ich wollte dieses Prozess immer erklären, das ist das Grund, weshalb ich die deutsche Geschichte und auch die europäische Geschichte so spannend finde. Und dann zum zweiten Teil der Frage, so wie kam ich zum Thema Revolution 1819, das war einfach für mich also eine meiner Lieblingsfächer als Studierende. Ich habe das immer wieder gerne analysiert, ich habe alles Mögliche darüber gelesen und es war dann klar für mich, dass das wäre für mich das Thema für meine späteren Forschung, für meine Doktorarbeit. Und dann die zwei Interessen kreuzten sich ein bisschen. Also das war es für mich, Revolution war ein Thema, Gewalt war ein Thema und dann nach der üblichen Quellenarbeit war es mir immer klar, Gewalt ist ein sehr, sehr wichtiges Thema in dieser Zeitraum und es ist bis jetzt noch nicht von den existierenden Literatur so gut ausgehandelt, wie es sein konnte. Wenn wir jetzt uns vielleicht auch so ein bisschen den Verlauf der Novemberrevolution 1918, 1919 anschauen, dann ist ja mein Eindruck zunächst erstmal, dass der Zusammenbruch des Kaiserreiches und die Machtergreifung dann durch die Arbeiter- und Soldatenräte, dass das erstmal sehr gewaltlos verlaufen ist. Zumindest wenn man so einen Maßstab anlegt von anderen Revolutionen aus der Geschichte, die wir kennen. Würdest du diesen Eindruck teilen, dass das erstmal eine sehr unblutige Angelegenheit gewesen ist? Ich würde es teilen. Aber und das ist auch so eine der spannenden Fragen. So schauen wir die Geschichte genau an am Tagen wie der 4., 5., 6., 7., 8., 9. November, der Woche, in dem der Kaiserreich zusammenbricht. Das ist ein Zeitraum, in dem der Charakter der Gewalt sehr begrenzt ist. Es stimmt, da gibt es keine symbolische Gewaltakt wie der Sturm auf den Bastille. Es gibt keine physische Gewalt, das als Symbolpolitik benutzt wird. Sie hängen den Kaiser nicht auf, um zu zeigen, dass es eine neue Republik gibt. Das stimmt. Aber es gibt trotzdem Formen der Gewalt in dieser Zeitraum, die wichtig sind, damit wir verstehen können, welche Gänge in Prozess geraten sind durch diese Auflösung des Staates in so einer kurzen Zeitraum. Und der Hauptauflöser von Gewalt, von Schießereien in diesen Tagen ist Panik. Das ist eine Panikreaktion. Also viele Revolutionäre können es nicht glauben, dass es keine gegenrevolutionäre Kräfte gibt. Alle erwarten, dass die Offiziere, dass die Divisionen, die Kavalleriedivisionen zum Beispiel, alle Welt erwartet, dass solche Divisionen zum kontrrevolutionären Kampf übersteigen werden. Und das löst eine Lage aus, in dem durch Panikreaktionen die Soldaten, die revolutionären Soldaten und Matrosen aufeinander schießen. Und es kommt zum Todesfälle. Also insgesamt in Berlin am 9. November und zwischen 9. und 11. November kommen ungefähr 15 Menschen ums Leben. In Kiel sind mehr, die am 3. und 5. November ihr Leben verlieren. Insgesamt schätzen wir Historiker zwischen 60 und 70 Menschen verlieren ihr Leben. War in der Hochphase der Novemberrevolution zwischen dem 3. und 11. November 1918. Und die meisten von denen verlieren ihr Leben durch solche Panikreaktionen. Thomas Mann beschreibt die Schüsse unter den Revolutionären als Feuerwerksschüsse. am Anfang. Und er meinte, dass die schießen in der Luft, um den Sieg der Revolution zu feiern. Dann aber ganz schnell wird der Gerugte und Falschglauben, wird die Deutung solcher Feuerwerkschüsse umgedeutet als ein Zeugnis, dass es kontrrevolutionäre Kräfte in der Stadt München gibt, die auf uns schießen. Und das führt dann auch zu Panikreaktionen, ist eine Ketteauslösung. Sobald ein Matrose oder Soldat glaubt, sie schießen auf mich, die feuern dann zurück. Und dann tatsächlich haben die Matrosen und prorevolutionäre Soldaten aufeinander geschossen. Menschen haben dadurch ihr Leben verloren, aber was wichtig ist in Bezug auf die Entwicklung der Gewalt in diesem Augenblick, dass die Reaktionen, die politischen Reaktionen sind so stark, dass es der Gewalt begrenzt bleibt. Sobald das Schießen aufhört, hört auch der Gewalt auf. Also das sind wunderbare Akten im Staatsarchiv Kiel, die erlassen uns genau einzusehen, wie dieses Prozess entwickelt ist in der Stadt Kiel. Und ein Beispiel ist in der Sparkasse in Kiel. Es wird geglaubt, dass aus der Sparkasse Kontrarevolutionären auf die revolutionären Matrosen schießen. Und nach einer großen Schießerei auf der Sparkasse, auf der Gebäude der Sparkasse, in dem ein Mann schwer verletzt wird, aber er überlebt, sie nehmen einen Gefangenen aus der Sparkasse, das ist der Hausmeister. Und die Matrosen hochst erregt, sie glauben, dass der Hausmeister entweder an der Schießereien gegenüber den Matrosen beteiligt war oder dass er sogar den Offizieren den Zugang zu den Gebäuden, zu den oberen Etagen des Gebäudes gegeben hat. Also, und sie nehmen ihn zum Gewerkschaftshaus in Kiel und da in dem Haus, es gibt so eine Art revolutionäres Tribunal oder revolutionäres Gericht und sie schreien ihm an, sie wollen ihn umbringen. Sie wollen den Erlaubnis, ihn umzubringen, zu bekommen. Aber die coole Stimme, also die coole Köpfe in diesem augenblicklichen Kiel schauen der Lage genau an und sagen, das ist der Hausmeister, der hat nichts gegen euch getan. Das ist ein Irrglaube, dass er dafür verantwortlich gewesen ist. Und das zeigt, dass die Gewalt war da im November. Und wenn wir sagen, es war eine friedliche Revolution, dann ist es auch wichtig, dass wir das sagen. Aber es ist auch wichtig, genauer hinzugucken und zu sagen, man sieht die Gewaltbereitschaft, die da war. Man sieht, wie es begrenzt war. Und man sieht aber auch, wie nervös der Gesellschaft war in diesem historischen Augenblick. Und diese Nervosität hört nicht im Mitte November auf. Es hört nicht auf, sondern es beschleunigt sich nach den Ereignissen von Anfang November 1918. Wir müssen das nachvollziehen. Am 3. November, es gibt den Kaiserreich im Krieg. Am 9. November ist der Kaiserreich nicht mehr da. Innerhalb von einer Woche ist so viel geschehen, dass keiner kann es glauben, dass in den nächsten Wochen und Monaten eine Wiederholung der Zusammenbruch des Staates sich nicht wiederholen wird. Und das generiert eine Lage voller Nervosität, in dem Gerüchte eine sehr wichtige Rolle spielen, in dem Fantasien eine sehr wichtige Rolle spielen. Ein Beispiel davon ist, dass in Deutschland am Ende des Ersten Weltkriegs es sind ungefähr 2 Millionen russische Kriegsgefangenen präsent. Und man hat Angst, wenn Karl Liebknecht diese russischen Kriegsgefangenen, wenn er die irgendwie bezwingen kann, für ihn zu kämpfen, für ein bolschewistisches Deutschland zu kämpfen, dann hat der neuen deutschen Staat und der neuen Republik kein Gegenkräfte. Wir wissen aus unserer heutigen Sicht, dass diese Fantasie ziemlich unrealistisch gewesen ist. Aber in der damaligen Zeit, in einer Zeit voller Panik und Nervosität, also einige haben schon das verstanden als Panikreaktion, aber viele nicht. Und in dieser Lage wollte eine nervöse Gesellschaft, wollte, dass der neuen Regierung eventuell den Staatsmacht zeigen wird und dass die zeigen wird, dass die Revolution nicht weiter nach links geraten wird und dass die Ordnung wieder hergestellt wird. Vielleicht können wir uns genau das näher anschauen, wie welchen Verlauf das dann genommen hat. Das ist das, was Sie in Ihrem Buch beschreiben, nämlich wie ja im Laufe des Revolutionsgeschehens dann langsam ein Standard untergraben wird, nämlich eigentlich der Standard, dass militärische Gewalt nicht im Inneren eingesetzt werden soll. Also da ja, werden bestimmte Grenzen der Gewaltanwendung überschritten. Die ersten Gewalttaten im größeren Maßstab sind dann ja im Januar 1919 in Berlin passiert, und zwar von Seiten der Gegenrevolution um den Berliner Januar. Januaraufstand zurückzuschlagen. Maßgeblich waren da ja Truppen aus dem Ersten Weltkrieg, Fronttruppen, die bereit waren, auch auf Arbeiter und Soldaten zu schießen. Also das, was ja am Anfang nicht der Fall gewesen ist. Können Sie beschreiben, welchen Verlauf diese Gewalttaten genommen haben, wie sie zustande gekommen sind? Ja, es ist sehr wichtig. Das ist ein Prozess. Wir mussten das als Prozess verstehen, wie Sie sagen, der Novemberrevolution nimmt seinen Lauf, weil die Militärs sind bereit, dem Kaiser zu sagen, unsere Soldaten werden nicht in die Heimat marschieren, um den Kronen zu retten. In Berlin am 9. November, das wichtigste Nachricht ist nicht eigentlich, Deutschland wird zum Republik, sondern es wird nicht erschossen. Es wird kein Bruderkrieg. Die Divisionen der Heimatherrs in Berlin werden nicht auf den protestierenden Revolutionär schießen. Ab Frühling 1919, das ist eine andere Gewaltdynamik. Zu dieser Zeit, den Freikorps und Regierungstruppen sind bereit, auf Frauen, auf Kinder, auf Zivilisten zu schießen, sind bereit, alle möglichen Kriegstechnik in der Heimatgebiet, in deutschen Städten zu nutzen. Und das ist ein sehr, sehr großer Unterschied im Sinne von militärischen Praxis. Das ist anders. Und die Entwicklung dieser Dynamik ist ein Prozess und es geht über den Dezember hinaus. Es fängt also aus meiner Sicht der 6. Dezember und der 24. Dezember sind sehr wichtigen Tagen. Am 6. Dezember wird zum ersten Mal das Maschinengewehrfeuer eröffnet auf einen Demonstrationszug im Zentrum von Berlin. Sie schießen nicht nur auf den Demonstranten, sondern auch auf Zivilisten. Sie schießen auch, die Soldaten schießen auch auf eine Straßenbahn. Einer der Opfer dieser Gewaltausbruchs ist ein Mädchen mit 17, die auch einfach in der Straßenbahn sitzt. Und der Straßenbahn kommt zur Ecke Chausseestraße, Invalidenstraße und gerät ins Feuer. Die Reaktionen auf diese Schießereien, wenn sie ein anderes Verlauf genommen hätte, wäre es vielleicht als Warnung gewesen, welche Gewaltdynamiken ausbrechen konnte, falls die Gewalt nicht begrenzt wird. Stattdessen, solche politische Warnungen sind nicht genommen, weil es gibt einen politischen Kampf um die Deutung dieses Schießereins. Und kurz gesagt, die spartakistische Seite sagen, dass das war vorgeordnet von den Regierungen, von Scheidemann, von Ebert und anderen. Und die anderen Seite, die Mehrheitssozialdemokraten, mussten zurückantworten mit, nein, das war von uns nicht befohlen, das ist eine Schweinerei, das uns den Schuld zu geben, das geht nicht. Und diese politische Schlacht um die Deutung dieses Schießereins bedeutet, dass die Gewaltauswirkung geht irgendwie verloren. Das ist das erste Schritt, aber Maschinengewehr werden gefeuert. Am 24. Dezember wird Artillerie zum ersten Mal gefeuert, diesmal auf dem Schloss und Marstall im Zentrum von Berlin, am unter den Linden. Und die schießen dort, es wird ein Versuch, einen Sturmangriff auf unter den Linden auszuüben. Und das ist geführt dann von der Guard-Division. Und Hauptmann Papst, der später zugibt, die Verantwortlichkeit für die Ermordung an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, er führt diesen Angriff, diesen Sturmangriff auf dem Schloss und Marstall. Artillerie wird gefeuert. Und das ist auch eine Grenzüberschreitung. Und wenn man die politischen Sprache der Zeit anschaut, bis zum 23. Dezember ist es ganz klar, dass Friedrich Ebert nutzt ein politisches Sprach, indem er sagt, wir wollen kein Blutvergießen mehr. Wir haben so viel Leben im Weltkrieg verloren, dass wir gegeneinander weiterkämpfen wollen. Er ist stark fixiert. Er will, dass das zum Bruderkrieg in Deutschland, dass das zu keinem Bruderkrieg kommt. Ab diesem Wendepunkt, 24. Dezember, ist seine Sprache ein anderer. Und in seinem Umfeld ist es eine andere politische Sprache. Ab diesem Punkt ist es klar, wir müssen für die junge Demokratie kämpfen und wir müssen alle möglichen Kriegsmittel nutzen, um unsere Gegner zu bezwingen. Und das bringt eine neue Dynamik ins Spiel. Und durch diese Dynamik haben die Soldaten der Regierungstruppen sozusagen so freies Hand, um zu machen, was sie machen wollen. Und ganz am Ende der Januaraufstand, am 1. Januar, man sieht diese Entwicklung insofern, dass die ersten Gefangenen, die die Regierungstruppen nehmen, die ersten 7 Männer, die in der Hand von Regierungstruppen, die als Gefangen genommen werden, werden sofort zum Stuttgart Dragunerkaserne gebracht, den heutigen Finanzamt Kreuzberg, und wird dort brutal ermordet. Und ab dieser Punkt, das war so aus meiner Sicht der letzte Punkt, Zeitpunkt, wo man sagen konnte, wir mussten zwar die Ordnung etablieren, aber die Soldaten, die auf unsere Zeit kämpfen, mussten noch irgendwie Gesetzen folgen. Die konnten keinen Gefangenen töten. Wenn sie Gefangenen töten, mussten sie zur Justiz gebracht. Das war der letzte Chance für die Regierung, für die Sozialdemokratie in der Regierung zu sagen, wir lassen es nicht durch, dass die Soldaten auf unsere Seite Gefangenen töteten. Sie haben das nicht gemacht, wie Sie und alle sicherlich wissen. Nur 4 Tage später wurden Liebknecht und Luxemburg ermordet und das politische Klima ist dann sehr gehitzt und alle Seiten werfen einander vor, Gräuel ausgeübt zu haben. Und in dieser Lage, das ist dann eine Dynamik der Gewalt, der so stark ist, das lässt eine Entradikalisierung nicht zustande zu kommen. Es waren ja, standesrechtliche Erschießungen, wobei es ja nicht mal nach Standesrecht ging. Es war ja zum Teil rechtlich überhaupt nicht nachvollziehbar, auch wie diese Erschießungen zustande gekommen sind. Es waren Gräueltaten. Ähnliches hat sich ja dann später auch in anderen Teilen des Reiches ereignet, vor allen Dingen im Zuge auch der Niederschlagung des Märzstreiks 1919. Schlimme Massaker gab es auch nochmal dann bei der Niederschlagung der Bayerischen Räterepublik, aber auch in anderen Teilen des Reiches ist es zu solchen blutigen Gewalttaten gekommen. Maßgeblich ist ja da der Schießbefehl, den Gustav Noske von der SPD ausgegeben hatte. Wie ist denn dieser Schießbefehl zustande gekommen und was für Auswirkungen hat dieser Schießbefehl gehabt auf das Geschehen? Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt und ich betone es immer, wenn ich an den 9. November 1918 denken, müssen wir auch an den 9. März 1919 denken. Also das ist der Kehrzeit, der Optimismus, der Ausrufung der Republik vom 9. November, das ist der Schiedsbefehl vom 9. März. An dem Tag gibt Gustav Noske die Soldaten der Regierungstruppen freies Hand, also Gefangenen zu töten. Und das ist, was auf den Ordnungen, auf dem Blatt Papier steht, in der Praxis. Das ist ein Erlaubnis, Gewalt zu üben, wie sie wollen, wie die Soldaten wollen. Es kam zustande, dass den Entwicklungen in Berlin bei der sogenannten Mordsaufstand. Am 3. März 1919 wird ein Generalstreik in Berlin deklariert. Als Reaktion auf den Streik besitzt Noske Soldaten der Stadt Berlins. 30.000 Soldaten marschieren in Berlin ein und sie nehmen das Zentrum des Staates unter Besitz. Ganz kurz, es ist eine komplizierte Geschichte und es gibt viele unterschiedliche Berichte, wie der Streik zum Gewalt wird. Aber am 5. und 6. In der Nacht zwischen dem 5. und 6. März wird dann auf Alexanderplatz gekämpft. An die Kämpfe nehmen Regierungssoldaten, Volksmarinedivisionen und anderen bewaffneten Gruppen teile. Also für den Unterstützer Noskes ist es ganz klar, die Kämpfe sind das Ergebnis eines vorgeplanten Putschversuches seitens der Linken, um Deutschland zu bolschewisieren. Die hatten diese Idee schon im Kopf, bevor die Soldaten in Berlin einmarschiert sind. Aus Seiten der Streikführer, so jemand wie Richard Müller, der sagt später, das war alles vom Agent Provocateurs initiiert. Das ist dann alles ein klarer Versuch gewesen, dass der Streik in Gewalt endet. Wir Historiker, wir können diese unterschiedlichen Verlaufe nicht genau beurteilen. Es gibt Gründe zu glauben, dass ein Stück Wahrheit an allen Teilen dabei gewesen ist. Es ist sicherlich der Fall, dass es unter den Leitungen der Streiks Männer gegeben hätte, die Bolschewisierung Deutschlands durchführen wollten. Wir können auch sicher sein, dass unter den Militärs, es gab zu der Zeit auch in Berlin Männer, die in der Lage gewesen wären, Agents Provocateurs unter den Streikenden zu schicken, damit auf den Soldaten gefeuert wird, damit die Soldaten darauf das Feuer eröffnen würde. Nach dem Kampf am Alexanderplatz, dann gingen die Bewaffneten in Osten des Staates über und dann ist dann eine Aufstand in Osten Berlins. Es ist auf den Begriff Aufstand ist vielleicht nicht das Beste, was wir nutzen können, um diese Kämpfe zu erklären, aber es kommt zum Barrikadenkampf, Landsberger Allee, Frankfurter Allee, solche Straßen, dort wurden Barrikaden gebaut und die Regierungstruppen als Antwort darauf, sie versuchen, dieses Teil Ostberlins einzukästen. Und dann am 9. März, also Lichtenberg, es kommt der Gerücht, dass in Lichtenberg die bewaffneten Rebellen, die Polizeikommandant und ab 60, 70, 80 Polizisten brutal ermordet haben. Dieses Gerücht wird dann in die Zeitungen weiter publiziert und als Antwort darauf gibt Noskes seine berühmten Schießbefehl aus. Dass es so ein Gruelltat im Osten Berlins gegeben hatte, das ist falsch. Es ist ein Beispiel, ein frühes Beispiel von der machtigen Wirkung von Propaganda oder was wir heute Fake News nennen. Den Massaker gab es nicht. Es gab schon Gewalt im ostlichen Teil Berlins. Es gab auch Gewalt gegen Polizisten, aber ein Gruelltat in der Masse und in der Art und Weise, wie es beschrieben wurde in der Presse als Legitimation für den Schießbefehl, das gab es nicht. Und das war ziemlich klar, ab ein oder zwei Tagen später, es war ziemlich klar für allen, die es wissen wollten, dass diese Gruelltat nicht stattgefunden hat. Aber Noske ging rücksichtslos vor, er glaubte hundertprozentig an die Richtigkeit seiner Linien und er bekam breites Unterstützung. Und das ist sehr wichtig. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, ich sage das als Historiker, wenn die Menschen reden von den Schießbefehlen Noskes, mochte ich immer wieder betonen, es war nicht nur der Schießbefehl von Gustav Nosk. Wir sollten ihm keinen Mythos geben. Wir sollten eigentlich in der Lage sein, zu sagen, dass das war der Schießbefehl der Weimarer Republik. Es waren die Republiksgründer, die dieses Schießbefehl befördert haben. Es gab Unterstützung für den Schießbefehl aus Liberalen, aus Konservativen und auch aus mehrheitssozialdemokratischen Kreisen. Es war ein Befehl, der Noske breites Unterstützung gebracht haben. Und das war möglich, weil den Gegnern der Feindbilder wurden alle stark radikalisiert in dieser Zeitraum. Der Feind war nicht mehr ein Mensch, der Feind war, sondern ab diesem Zeitpunkt ein Biestchen in Menschengestalt. Und das ist ein sehr wichtiger Begriff. Solche Begriffe prägten dann das Sprach der Feindbilder unter den Rechten für den nächsten zwei Jahrzehnten. Nun wird ja an diesem Schießbefehl von Noske auch eine ganz bestimmte Konstellation von Revolution und Gegenrevolution deutlich, weil die SPD ist ja erst durch die Novemberrevolution an die Macht gekommen und sie wendet sich dann aber gegen weitergehende Bestrebungen dieser Revolution selber und will eben die Macht der Arbeiter- und Soldatenräte beschränken und sie richtet sich gegen das, was sie eben die Bolschewisierung Deutschlands nennt und sie ist bereit dafür, mit aller Härte vorzugehen. Sebastian Haffner, der beschreibt ja in seiner populären Geschichte der Deutschen Revolution, dass ja die SPD damit eigentlich die Waffen gegen große Teile der eigenen Basis sogar gerichtet hat. Wie können Sie sich das denn erklären? Also das nochmal genauer, welche Motive, welche Wirkungsweisen sind es denn, die die SPD als sozialistische Partei zu diesem Handeln veranlasst haben? Ja, ich glaube, es war zur Zeit Haffners sehr, sehr heiß diskutiert, was die Mehrheitssozialdemokratie zu diesem Zeitpunkt gemacht haben. Und ich meine, der Spuk, den kennt viele sicherlich so, wer hat uns verraten, die Sozialdemokraten. Und ich glaube, also ich habe zumindest den Versuch gemacht, die Männer wie Ebert, Noske, Scheidemann und anderen zu analysieren und die Lage aus ihren Sicht zu sehen. Sie waren alle, als Erste muss man sagen, sie waren sehr bewusst gewesen, was zu ihren Parteikollegen in Russland geschah. Also sie wussten von der Schicksal der Menschewiki. Sie wollten dieses Schicksal nicht teilen. Sie hatten dann auch den Staat übernommen und in dieser Lage, sie mussten die Bereitschaft zeigen, dass sie den Staat herrschen konnten. Es gab starke Bedrohungen für den staatsträgende Partei zu dieser Zeit. Es wird oft vergessen, dass der Kaiserreich war ein junger Staat. Es war nur 1871 gegründet. 1919, mit Sicht auf den Frieden in Versailles, hatten viele Ängste, dass der deutsche Staat zusammenbrechen würde, dass die Bayern vielleicht die Idee bekommen würden, wir bekommen einen besseren Frieden, wenn wir nach Paris gehen und sagen, wir wollen einen Separatfrieden, einen Frieden zwischen die Alliierten, die Siegermacht und Bayern. Das ist eine Bedrohung, denn es ist ein reales, konkretes Gefährt zu dieser Zeit. Dann um als Verhandlungspartner im internationalen Raum angesehen zu werden, mussten die SPD auch sozusagen zeigen, dass sie in der Lage sind, Deutschland zu regieren. Viele glauben zu dieser Zeit, dass wenn die Regierung der Weimarer Republik oder der Nationalversammlung im Frühling 1919, viele glauben, wenn sie nicht in der Lage sind, die Aufstände zu unterdrücken, dann marschieren die Alliierten ein. Die Alliierten würden einmarschieren und sie würden es erledigen, was der deutsche Staat nicht in der Lage zu sein scheint. Und das sind also diese drei Punkte. So, die mussten den Einheit des Reiches beweisen. Sie mussten auch als Staat handeln, damit sie im internationalen Raum noch verhandeln können. Und sie wollen nicht das Schicksal der Menschewiki teilen. Das sind drei Faktoren, weshalb die Mehrheitssozialdemokraten die eigenen Parteigeschichten ein bisschen verlassen und bereit sind, Gewalt zu unterstützen, die für die Mehrheit der Sozialdemokraten in der Vorkriegszeit undenkbar gewesen wäre. Dann ist auch eine Entwicklung zu der Zeit, das ist eine mentale Phase der Geschichte, in dem die heiße Stimmen gewinnen, die den Großen unterstützen. Und in diesem, das ist auch so ein Konflikt zwischen mehreren Parteien. Es ist ein sprachliches Konflikt. Alle Zeiten radikalisieren gegeneinander ein. Also die bedrohen einander sehr viel. Gerüchte spielen dann auch eine Rolle. Es ist wichtig, wenn man die Dinge aus der Sicht Friedrich Eberts verstehen will, muss man auch verstehen, dass seine Frau sitzt in Berlin und bekommt Bedrohungen. Spitzen sind am Arbeit. Sie wird angerufen, sie sagen, die Spartakisten kommen, sie jagen ihre Familie. In diesem Augenblick kann keiner sagen, ob die Gerüchte wahr sind oder nicht. Und dieses Angst, dass die selber und ihre Familienangehörigen zum Gewaltopfer der Linken werden, das hilft auch, die Dynamik unter den SPD-Leitungen zu ändern. Das hilft auch, damit die suchen den Erlös von diesen Angstfantasien durch den Staatsgewalt. Und vielleicht, wenn wir das historisch besser einordnen wollen, das ist in der deutschen Geschichte ein besonderer historischer Augenblick. Aber so haben viele Staatsgründer gehandelt am Anfang. Nach einer Revolution. So enden Revolutionen. Die meisten Revolutionen fangen relativ friedlich an und enden in Gewalt. Und das ist so Staatsgründungsgewalt. Ich nenne das Staatsgründungsgewalt und andere Historiker sehen das auch so. Das ist, wie ein Staat durch Gewaltakte gegründet wird. Und in diesem Augenblick, es geht den Staatsherrschenden zu zeigen, nicht nur, dass die in der Lage sind, ihren Gegner zu besiegen, sondern dass die sind in der Lage, den Gegner mit solchen Mitteln zu besiegen, dass der Gegner niemals mehr daran denken sollte, wir können den Herrschenden herausfordern. Also es geht um der Botschaft der Gewalt. Und der Botschaft der Gewalt im März 1919 in Berlin, auch im Ende April, Anfang Mai in München, auch andersorts, der Botschaft ist ganz klar, jede Organisation, Group, politische Partei, die irgendwie droht, die Revolution weiter nach links zu bringen, muss nicht nur besiegt, sondern muss demonstrativ besiegt mit Gewaltmitteln, die zeigen, wir sind nicht nur in der Lage, euch zu besiegen, sondern wir haben so viel Gewaltmittel, dass ihr solltet niemals wieder darüber denken, uns herauszufordern. Und deshalb aus diesen vielen Faktoren entwickeln dann im Frühling 1919 diese besondere Gewaltkultur auf seitens der Rechten und mit der Beteiligung der Sozialdemokratischen Partei. Ich würde gerne abschließend zu einer These kommen, die Sie jetzt auch schon angesprochen haben. Und ich glaube, dass das eine zentrale These Ihres Buches ist. Und eigentlich ist es eine Doppelthese. Die erste These lautet, das hatten Sie jetzt schon gesagt, der Gründungsakt der Weimarer Republik ist ganz eng verbunden mit einer sehr blutigen Anwendung von Gewalt. Das heißt, die Weimarer Republik selbst hat sich auf so eine Art von gegenrevolutionärer Gewalt Gewalt begründet. Und die andere These ist, diese Gewalt hat gleichzeitig den Grundstein für den Nationalsozialismus gelegt. Das sind Thesen, die einem weit verbreiteten Bild von der Weimarer Republik erstmal widersprechen, wo oft ja gesagt wird, ja, die Weimarer Republik, das ist die erste Republik auf deutschem Boden und wir stellen uns heute in ihre Tradition. Kannst du diese These nochmal ausführen? Also welche Bedeutung hat denn die Gewalt gehabt am Anfang der Weimarer Republik, auch in Hinsicht auf die spätere Entwicklung dann 1933? Ja, das ist in der heutigen Erinnerungskultur in Deutschland ist es schwierig und man wird nicht unbedingt beliebt, wenn man sagt, Augenblick, die Weimarer Republik am Anfang war eine gewaltbereite Stadt und es war eine Stadt, die auf Gewalt gegründet wurde. Und deshalb ist es mir wichtig zu sagen, dass es nicht nur ein besonders deutsches Phänomen gewesen ist, dass es viele Staaten, viele europäische Staaten sind durch Gewalt so gegründet. Auch die Dritte Republik in Frankreich ist durch das eigentlich der viel schlimmeren Gewalttäten gegründet, 1871. Aber in der heutigen Erinnerungskultur in Deutschland, der Begriff Demokratie ist so positiv besetzt, dass sobald man sagt, eigentlich Demokratien nutzen auch Gewalt, man will das nicht hören. Also das ist ein Punkt, den manchmal also muss ein Historiker Botschaften oder Interpretationen anbieten, die nicht beliebt sind. Und das heißt, ja, also wir müssen das mit berücksichtigen, wir müssen das nicht vergessen. Und wenn wir das Scheitern der Demokratie in Deutschland in der Weimarer Zeit verstehen müssen, dann müssen wir auch die Anfangsjahre mit berücksichtigen und nicht nur den positiven Erinnerungen hervorheben. Wir müssen auch den dunklen Zeit der Gründung der Weimarer Republik auch erinnern, damit wir es verstehen können, wie die weiteren Entwicklungen stattfand. Und was ich hier betonen, nehmen wir die Frage aus der Sicht 1933 oder 1932, wo kamen die Bürgerkriegsängste? Wo kamen die Ängste einer kommunistischen Putsch? Wo kamen die Idee, dass der Nationalsozialismus die Ordnung aufrechterhalten wird? Das sind alle Diskursen und Ideen, die stark verbunden sind mit der Erinnerung der Zeitgenossen an der Anfangsjahren der Weimarer Republik und von der Erinnerungskultur an den Putschen am Anfang der Weimarer Republik. Die zwei Daten sind in dem Fall tief verbunden. Bei Ihrer Frage haben Sie gesagt, dass die revolutionäre und kontrrevolutionäre Gewalt ist ein Teil, es ist mir wichtig zu betonen, das ist ein Teil der Anfang des Nationalsozialismus. Ich will in dem Buch nicht betonen, das ist der einzige Teil der Anfang der Nationalsozialismus und deren Ideologie und Gewaltkulturen gewesen ist. Aber es ist ein sehr wichtiger Teil. Und ich bleibe bei der Meinung, dass wenn wir der Gewalt der Nationalsozialisten besser verstehen und einordnen wollen, müssen wir auch der Gewalt der Anfangsjahren der Republik verstehen und analysieren. Wir müssen auch sagen können, dass im 1933 und 1919 die Zahl der Zivilopfern von politischen Gewalt sind nicht gleich. Es gibt mehr Zivilopfern 1919 als 1933. Und wenn wir das nicht erinnern, dann ist es schwer, die Jahre 1933 zu verstehen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, vor allem in der jetzigen Zeit, als der Vergleich mit der Weimarer Republik immer wieder hervorgehebt wird. Und dass der Vergleich ist immer sinnvoll, aber wir müssen auch kritisch darüber nachdenken. Das ist alles ist in Berlin momentan nicht gleich mit der Weimarer Republik. Aber wenn wir aus dieser Zeit irgendeine Lehre herausnehmen wollen, dann müssen wir auch den dunklen Zeit der Gründung der Weimarer Republik genauso viel berücksichtigen wie der positiven Zeiten. Und ich gebe Sie ein Beispiel davon. Also in den nächsten Monaten, es wird im Jubiläumszeit, es wird viel gesprochen von der Frauenwahlrecht. Also eine Errungenschaft der Weimarer Republik ist absolut der Frauenwahlschaft in Deutschland 1919 ist eine der modernsten der Welt. Also französischen Frauen mussten nach 30 Jahren warten, bevor sie wählen konnten. In Deutschland 1919 konnten die Frauen wählen. Und das sollte auch in den nächsten Wochen und Monaten gut erinnert. Aber dazu müssen wir es auch nicht vergessen, dass in der gleichen Zeitraum die Staatsherrschenden haben auch ihren Soldaten das Recht gegeben, auf Frauen und Kinder zu schießen und Frauen und Kinder zu töten. Und gleichzeitig haben sie ein entsprechendes kulturelles Bild der Frau aus der Arbeiterklasse als ein entmenschliches Tier generiert, die es den Soldaten erlaubt, diese Frauen und Kinder zu töten. Und das war ein Grenzübergang, Grenzüberschritt, der zur gleichen Zeit ins Leben kam. Und auch wenn wir 20 Jahre später den Diskurs am ersten Tagen des Zweiten Weltkriegs anschauen, wie werden die Polen beschrieben am Anfang September 1939? Die nutzen die gleichen Terminologie, die gleichen Worte, die damals, die März 1919 benutzt wurden, um den Gewalt in Osten Berlins zu rechtfertigen. Und wir Historiker müssen, wir müssen in der Lage sein, das sagen zu können. Wir müssen in der Lage sein, die Erinnerungskultur zu kritisieren, wenn nur den positiven Teil erinnert wird. Und also ich bin der Meinung ein bisschen, dass der 9. November, das Jubiläum des 9. November 1918 wird gefeiert als der Anfang der Demokratie ist. Den positiven Teil wird hervorgehoben und die Verbindung zwischen der 9. November 1918 und der 9. November 1938 werden verloren gehen. Und das finde ich ein bisschen schade.